Aus einem Brief Rosa Luxemburgs an Luise Kautsky. Dein Kopf ist voller Sorgen um die schiefgehende Weltgeschichte und dein Herz voller Seufzer um die Erbärmlichkeit der Scheidemänner und Genossen. Und jeder, der mir schreibt, stöhnt und seufzt gleichfalls. Ich finde nichts lächerlicher als das. Begreifst du denn nicht, dass der allgemeine Dallas viel zu groß ist, um über ihn zu stöhnen? Ich kann mich grämen, wenn mir die Mimi krank wird oder wenn dir etwas fehlt, aber wenn die gesamte Welt aus den Fugen geht, da suche ich nur zu begreifen, was und weshalb es passiert ist. Und habe ich meine Pflicht getan, dann bin ich weiter ruhig und guter Dinge. Schau zum Beispiel, wie ein Goethe mit kühler Gelassenheit über den Dingen stand. Und wenn du etwa sagst, Goethe war eben kein politischer Kämpfer, so meine ich, ein Kämpfer muss erst recht über den Dingen zu stehen suchen. Sonst versinkt er mit der Nase in jedem Quark.